Deutschlandradio Berlin. Nachrichten. Die SPD lehnt einen Kampfeinsatz der Bundeswehr auf dem Balkan weiter ab. Nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Bonn teilte SPD-Chef Scharping mit, die Sozialdemokraten seien jedoch zur Unterstützung der NATO bei der Sicherung eines Abzugs der Blauhelm-Soldaten aus Bosnien-Herzegowina bereit. Vorrang für die deutsche Politik, so sagte Scharping, müsse aber die Sicherung der Präsenz der UNO-Truppen und die Stärkung des Mandats der Vereinten Nationen haben. Deshalb sollte der Bundestag gemeinsam an den amerikanischen Kongress appellieren, auf eine Aufhebung des Waffenembargos gegen Bosnien zu verzichten. Wie Scharping weiter bekannt gab, wollen die Sozialdemokraten die Pläne von Bundesfinanzminister Weigel zur Verbesserung des Familienlastenausgleichs im Bundesrat zu Fall bringen. Zur Begründung hieß es, die geplante Aufstockung der Steuerfreibeträge sei ungerecht. Stattdessen sollte das Kindergeld bereits für das unabhängig nämlich von der festgefahrenen Struktur der großen Konzerne. In Deutschland war das Berliner Zensorlabel der erste Platten-Indie, der seinen Namen vom Spitznamen seines Betreibers Burkhard Seiler hat. Der begann als Fan und Enthusiast Ende der 70er Jahre zunächst mit seinem legendär gewordenen Plattenladen, um dann seine kleine Plattenfirma zu starten, um, wie er sagt, die Musik, die mir am Herzen lag und um die sich die etablierten Firmen nicht kümmerten, auf Platte zu veröffentlichen. Es war eben beeinflusst von dieser Idee der Unabhängigkeit, im Grunde gar nicht, auch noch gar nicht so im Bewusstsein irgendeines Zusammenhangs mit der Industrie. Im Gegenteil, man sah die Industrie so aus dem großen Moloch an, der in dem Sinne gar nicht mehr so beweglich war, um kreativ wirklich neue Stile und Trends zu entwickeln. Und das war ja auch eben so der Fall 77, 78, dass so das wirklich, was ich so Punk, New Wave nannte, in dem Sinne auch eine kreative Explosion war. Und von meiner Haltung her und zu dem entstehenden Umfeld bei Zensor war es im Grunde so, dass das erste Medium waren Singles und das faszinierte eben, dass es unglaublich schnell ging. Es gab nicht so viele Stationen. Es gab Rough Trade in London, Zensor in Berlin, 99 in New York. Das heißt, es waren neben vielen anderen auch, aber so das richtige Katalysatoren. Das heißt, irgendeine Band im New Jersey nahm eine Single auf. Die war dann innerhalb von 3-4 Wochen bei Zense im Laden, beziehungsweise manchmal sogar noch schneller. Sagen wir die erste B-52 von den ersten 1000 von M20. Bei Seiler war Zense. Und so überhaupt einen Gedanken dran verschwendet, jetzt, ob man da bei der Industrie mitmachen möchte. Im Grunde war die Haltung die, dass man sie ablehnte. Und daher auch der Name Zense. Das heißt, es waren ja nicht, wie schon klar ist, es hat ja nicht viel Geld. Es war also in dem kleinen, anfänglich sehr kleinen Laden eine sehr überschaubare Struktur, überschaubares Sortiment. Und man sagt eben alles andere, das, was nicht da ist, das ist eben zensiert. Man darf jetzt eins nicht vergessen, dass Zense direkt eben aus dieser Szene, wie eben Rough Trade, aus dem wirklich sehr bewussten Umfeld herausgekommen ist. Also es gab auch, sagen wir mal so, Haltung, dass bestimmte Bands von mir nicht verkauft wurden. Sagen wir mal wie die Stranglers, einfach weil das, also der Name schon sehr dubios war und auch, sagen wir mal, sehr die Haltung war. Es gab immer bestimmte Grenzen, also was man gemacht hat und setzte im Grunde, sagen wir mal, die Idee gegenüber der, sagen wir mal, was man so Ökonomie nennen kann. So die wirkliche Berührung und Auseinandersetzung mit der Industrie setzte der neuen deutsche Welle ein, wo man plötzlich überhaupt erst kapierte, was man machte. Also was man vielleicht auch berücksichtigen muss, ist, dass gerade in Deutschland diejenigen, die da so Treiber waren der Szene am Anfang im Zense oder Alfred Hilsberg und in Düsseldorf kamen Knöbel, also um jetzt nur so ein bisschen die Herausragenden zu nennen, in dem Sinne ja nicht aus dem Musikbusiness kamen, sondern Fans waren und es unheimlich toll fanden, mit einer bestimmten Geschwindigkeit Sachen zu veröffentlichen, hervorzubringen, zu kommunizieren. Anders als jetzt so in England und Amerika eben schon eine ganz lange Tradition unabhängiger Label, sei es in Amerika besonders im Blues-Bereich oder dann Rock'n'Roll, die direkt eingebunden war in diese Strukturen. Das heißt, von unten etwas zu entdecken, das sich so langsam aufbaut, oft dann eben total oberflächlich dann durchsetzt. Ne? Aber hier gab es eine Geschichte der unabhängigen Label doch im Wesentlichen, sagen wir mal, im Free-Music-Bereich wie FMP oder sagen wir so politische Geschichten wie im Schneeball, aber etwas, was direkt jetzt Popmusik tangierte, gab es nicht. Und das hatte man auch gar nicht so im Kopf. Und was da mal so zur Industrie ging, hat man auch gar nicht so ernst genommen. Meine, fand man also total bekloppt, wie können wir das machen und das gibt's doch nicht. Und hat sie dann also mit einem Bandstrahl unterlegt. Das war ja auch früher, sagen wir mal, so weitaus kritischer, auch in den Medien. Es gab Bands, die dann zum Major gingen, die waren unten durch. So mehr anarchisch, ne? Also wir hatten halt auch bei den ersten Veröffentlichungen völlig obskure Bestellnummern geschrieben und bewusst darauf verzichtet, Geschwindigkeiten anzugeben und was A- oder B-Seite ist. Es war eigentlich immer so etwas, man kann ruhig sagen, schon die Gegebenheiten auf den Kopf zu stellen. Eher dadaistischen da. Und soweit hat auch Creel Marcus in Lipstick Traces nicht unbedingt Unrecht. Die richtig gehen, so dieses Erkennen, was ist eine LC-Nummer oder was ist Musikverlag. Also da gibt es so schöne Anekdoten. Also Frieder Butzmann und ich, als es darum ging, Mensch, wir müssen mal einen Musikverlag machen. Wir haben das richtig ernst genommen. Wir sind wirklich zu einem Notenstecher gegangen und haben dann eine Partitur eingereicht. Also man hatte so, sagen wir mal, doch so ein ernsteres Verhältnis zu allem. Und es musste sich Stück für Stück alles erkämpft werden. Also Verträge machen, also wie gesagt, mit Frieder waren so mein erster Künstler und wir waren eigentlich Freunde. Also die erste Single von ihm, Waschsalon Berlin, da hatten wir uns dann, glaube ich, 1000 Mark von seiner Mutter geliehen, die auf dem Vierkanalgerät aufgenommen und Cover selber gefaltet und geklebt. Wir sind dann zum Anwalt gegangen und haben gesagt, wir brauchen einen Vertrag. Ganz einfach, wir müssen einen Vertrag machen, der beiden Seiten gerecht wird. Also es war ja auch so, dass man die ursprüngliche Idee der Unabhängigen ja auch war und was ja auch sehr viel zugunsten des Künstlers verändert hat, war eben zu sagen, dass man eben, sagen wir mal, den Künstler in seinem Wert erkennt und eben nicht so hinsetzt, dass er irgendwo ausgebeutet wird. Dahingehend also mehr demokratisch mitentscheidend tätig ist, also entscheiden kann über die Covergestaltung und was ja auch Tradition ist, auch vor allem natürlich bei zensureigenen Veröffentlichungen, dass ich mich in den eigentlichen kreativen Prozess überhaupt nicht einmische. Schon recht früh begann der Zensor Burkhard Seiler neben der Punk- und New Wave-Musik auch afrikanische Musik zu veröffentlichen. Höhepunkt war der Soweto-Sampler mit bis dato hierzulande völlig unbekannter südafrikanischer Township-Musik. Man muss erst mal sehen, dass eigentlich so bis im September 83 lief alles parallel. Das heißt, es gab das Label, was anfing mit, wie gesagt, Frieder Butzmann, Throbbing Grisse, eigentlich mehr so, was man als galt, als ich das The Noise Label schlechthin. Die Soweto entstand auch immer, man Zensor hatte ein breites Repertoire, der Laden. Das Prinzip war, dass man von der neuen Musik, von John Cage bis hin zu Juju-Musik aus Nigeria, bis hin zu Schubert und Punk-Bands aus Southampton, dass eigentlich alles, was unabhängig war, was einem bestimmten qualitativen Level entsprach, dass das da war. Das heißt, ich habe auch auf Sektionen im Laden verzichtet und es gab in dem Sinne nur ein Alphabet. Es gab keine Kopfhörer, alles wurde live vorgespielt. Das heißt, es führte dann auch dazu, dass mal jemand reinkam, wollte eine Dead Kennedys LP und marschierte mit einem Album von Fred Frith raus oder entdeckte plötzlich Juju-Musik, Akidairo aus Nigeria, von der er vorher nie etwas gehört hatte. Und die Soweto entstand halt auch sehr aus dieser immer noch andauernden und früher sehr intensiven Beziehung mit Rough Trade, insbesondere Rough Trade England, mit Jeff Travis und Peter Wormsley. Und die Geschichte war eigentlich ganz lustig, weil wir sind beide, Jeff Travis und ich, Fußballfans. Und eines Abends sind wir, er ist Fan von Arsenal London, sind wir losgegangen und haben uns Arsenal London gegen Manchester City angeguckt. Und es war ziemlich kalt. Oder meinte, ob ich nicht noch Lust hätte, Musik zu hören. Er hätte eben diese Aufnahmen aus Soweto erhalten, von einem kleineren Label, und ob ich nicht Lust hätte, daraus eine Kompilation zu machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe zum ersten Mal in meinem Leben diese Musik gehört. Also man kannte vorher, sagen wir mal, Mary McCabe, man kannte die Quäler-Musik, aber diese richtigen Gitarren, also Shimani-Mani-Musik war mir bisher noch nie so richtig bewusst gewesen. Und dann saß ich da und habe die also zusammengestellt und wurde dann bei Rough Trade Censor veröffentlicht und ging damals sogar in die offiziellen Top 75 in England bis Platz 60. Exakt an seinem 30. Geburtstag schloss Burkhard Seiler seinen Plattenladen in der Berliner Belziger Straße, um sich fortan völlig auf sein Plattenlabel zu konzentrieren. Und dann hatte ich eine Berliner Gruppe, ein Duo, die zwei. Die nahmen erst eine A Cappella-Single auf, Einsamkeit hat viele Namen, gefolgt von einem Rap-Stück. Und das wurde ein kleiner Hit von Censor, ein Dance-Hit in New York, den ich so ganz geschickt promotet hatte, glaube ich, nur mit 3 oder 4 Kopien, wo also ganz gezielt nur an 3 oder 4 Stellen da abgeschickt hatte, und das ging dann los. Und da kam dann eine Plattenfirma aus Amerika und meinte, ach ja, sie möchten sogar den Titel lizenzieren, weil also es lief dann bei WKTU und KISS lief das dann schon an. Und so entschieden die dann ja, und es war so modern damals, ne? Dann muss natürlich dann ein US-Remix gemacht werden und schloss so ein bisschen, es war diese Zeit mit den Dada. Das war so der, schloss so ein bisschen daran, da war das Interesse geweckt. Und ich wollte meinerseits aus New York, und es war eine meiner schon im Laden favorisierten Bands, und zwar Sonic Youth, und habe dann diesen Kontakt aufgenommen und bin also mit den Masterbändern und Mehrspurbändern Dezember 83 nach New York geflogen für den US Remix. Und auf dem Rückweg hatte ich dann eben Sonic Youth, Songs und Beat Rodeo. Und dann so eine Band aus New Jersey, die so eine Art Gitarren-Pop machten mit so Country-Einflüssen. Und so entstanden dann die ersten Censor New York Veröffentlichungen. Unter anderem diese Kill Your Idols von Sonic Youth. Immer auf der Suche nach neuen, interessanten Musikströmungen stieß Burkhard Seiler auf die blühende Rhythm and Blues, Zydeco und Brass Band Szene in New Orleans, die hierzulande immer schon ein stiefmütterliches Dasein fristete. Dank Censor ist die mittlerweile auch bei uns bekannt und anerkannt. Mit seinen permanenten Plattenveröffentlichungen und auch ein paar Festivalpräsentationen sorgte er dafür, dass Deutschlands Rockfans nicht nur Dr. John kennen, sondern auch die Neville Brothers, die Meters, die Rebirth und die Dirty Dozen Brass Band. Oder auch Sänger und Sängerinnen wie Johnny Adams, den Zydeco-Meister Bo Jock oder Irma Thomas schätzen gelernt haben. 1985 kam dann durch Zufall kam der Bill Nolan, der Chef von Rounder Records Amerika, auf einer Johnny Copeland-Tour nach Berlin. Und mein damaliger Anwalt, also mit dem ich sehr viel zu tun hatte, mit dem Positiven, dem Uli Schulze-Rosbach, der meinte immer, Borgert, macht doch unbedingt da mal was. Und der Bill Nolan gab mir dann so eine Kassette von den Neville Brothers. Beat Rodeo, der Ansatz ein bisschen noch mehr in den Rock'n'Roll, Country, R&B-Bereich hinein und wies mich dann darauf hin. Und Bill Nolan kam also da vorbei, wir hatten so eine Bürogemeinschaft und sah halt, wie ich da so als Einzelner richtig so am Ackern war, um eine Band wie Beat Rodeo populär zu machen, und dachte sich, ja, das gefällt ihm und ob ich es nicht machen möchte, das Album von den Neville Brothers. Und ich sagte, ach klar, ich höre mir das an und muss auch sagen, dass ich nicht sofort also das einlegte und dann in Ohnmacht fiel, sondern es dauerte. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Musik mir erschloss und wo ich dann plötzlich völlig begeistert war, das Album veröffentlichte und natürlich sofort zum Jazzfest nach New Orleans geflogen bin. Und das war, kann man sagen, so mit eines der einschneidenden musikalischen Erlebnisse, als ich da auf dieser, das ist, muss ich mir vorstellen, dieses Festival ist auf einer Pferderennbahn, 7 bis 8 Bühnen gleichzeitig, wo also richtig und bei einer schon Ende April doch richtigen Hitze, so um 28 bis 30 Grad, man holt sich umgehend einen Sonnenbrand. Und da sah ich dann zum ersten Mal in meinem Leben die Mardi Gras Indians, wusste ich auch nicht genau, was ist denn das? Und halt doch sehr toll von der Atmosphäre her, tollen Zugang zum Rhythm Blues und Soul, der also da auch, wenn man da so mit den Mängeln zusammensteht, wo die Kids von 8 bis 80, kann man sagen, ne, stehen und auf einer Bühne erst Dr. John, dann Earl King, dann Run DMC und alles diesen gleichen Groove hat, ne, und dachte mir, ja, das wäre jetzt doch wohl ein neuer Aspekt, Ansatz für Zensor, neues Repertoire, und war in dem Sinne dann auch richtig süchtig und organisierte dann zusammen mit Lippmann und Rau 87 das New Orleans Rhythm and Soul Festival, das in der Zusammensetzung schon faszinierend war, also mit den Neville Brothers, Solomon Burke und Aaron Neville und Irma Thomas und Johnny Adams. Was natürlich sehr faszinierend war und die Existenz dieser Mardi Gras Indianer. Das sind schwarze Indianerstämme, die also jetzt auch teilweise mit familiärem Hintergrund, Regelnamen, jeder Distrikt hat seinen. Die Neville Brothers zum Beispiel waren bei den White Chipitulas, der Big Joe Landry, ihr Onkel, der einen starken Einfluss auf sie ausübte zur Musik hin, war dann Häuptling, die dann also vor allem zum Mardi Gras, zum Karneval, dann in Erscheinung treten, richtig prächtigen Gewändern, früher bis in die 40er Jahre auch gegeneinander blutigen Krieg führten. Da gab es dann auch ab und zu mal ein paar Tote, was sich jetzt so reduziert hat auf die Stimmengewalt des Häuptlings, also der Führer oder stärkste Häuptling ist der mit dem kräftigsten und voluminösesten Organ. Und dieser auch geschichtliche Hintergrund ist eben bezeichnend für das, was man eben als Besondere, dieses Second Line Rhythm, der synkopierte Rhythmus der Musik in New Orleans, immer wieder heraushört, entdeckt. Und wie gesagt, Little Richard in den 50er Jahren sagte auch, also wenn eine Band braucht einen New Orleans Drummer, sonst ging es nicht richtig. Der Hintergrund ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, ist also durch die Begegnung der Indianer und der westafrikanischen Sklaven, die also gemeinsam auf dem jetzigen früheren Congo Square, der jetzt Louis Armstrong Square in New Orleans heißt, Markt miteinander abhielten, gemeinsam musizierten, also einen gemeinsamen Hintergrund hat, von der Perkussion herkommend, auch jetzt im Religiösen, eben der vom Naturglauben herkam. Die kamen also sofort miteinander hervorragend aus, und anders als jetzt so, wenn man jetzt zu Brasilien hingeht, gab es eigentlich eine sofortige Beziehung, Vermischung, Unterstützung, wenn entlaufene Sklaven kamen bei Indianerstämmen und Liebesbeziehungen entstanden. Und es war so eine richtige, kann man sagen, lebendige Kultur, wo so natürlich auch so ein bisschen so dieser der Voodoo mit hineinspielt. Also Charles Neville nannte mal diesen typischen Rhythm, den Papaluca-Rhythm, weil er meinte, immer wenn sie dann so ein bisschen erschöpft sind, also ihr Publikum ist müde und sie sind von den Tourneen müde und müssen spielen, dann spielt er also einen bestimmten Rhythm, den Papaluca-Rhythm, und alle sind wach und alles ist sehr lebendig. Und das hatte dann diese zwei interessanten musikalischen Strömungen. Einerseits eben aus dieser Verbindung der Indianer mit den Schwarzen, und auf der anderen Seite gab es eben auch wieder das über die verhältnismäßig hochgestellten schwarzen Mätressen der Plantagenbesitzer wieder den ausgebildeten Musiker. Also es gab drei schwarze Symphonieorchester in New Orleans im vorigen Jahrhundert schon, und wo also die also recht Noten lesen konnten, und da entstand dann aus dieser Verbindung entstand dann also des natürlichen Erfassten und des andererseits des studierten Musikers, der Jazz und alles. Ne? Also es ist schon ganz faszinierend, und das hat mich schon stark beeindruckt, weil also der erste Eindruck der Mardi Gras Indianer war, also die dann bei 30 Grad Hitze in ihren prächtigen Kostümen stehen und mit einfachen Percussion dann Aiko Aiko sang, dachte ich erstmal, was ist denn das? Oh. Burkhard Seiler ist inzwischen so etwas wie ein wandelndes Lexikon in Sachen New Orleans Musik. Und auch die weit verbreitete Meinung, dass die vielfältige New Orleans-Szene seit einiger Zeit nichts Neues mehr hervorbringt und immer die gleichen Namen den Ton angeben, weiß er kundig aus der Welt zu schaffen. Was jetzt so vorrangig so an neueren Sachen waren, so diese Bands wie Reverse Brass Band, also die Brass Bands, die also auch zu den bekannt sind durch den Jazz Funerals, ne, wo dann man in den New Orleans in den Sonntagsbeilagen guckt und wo die Todesanzeigen sind und dann zur Beerdigung mit Band oder ohne. Ich glaube, das Schwierige ist halt, dass es immer doch so eine etwas konservativere Szene ist und auch erst in der letzten Zeit, muss ich das mal vorstellen, ne, als sie das New Orleans Jazz Fest gründeten, war der Tenor der Stadtväter, war der, ach, das brauchen wir nicht. Und wenn, dann kommt ja eh keiner. Weil wer will die denn schon hören? Und zahlt, also Eintritt zahlen die eh nicht. Und es hat sich eben zu einem der größten Musikfestivals Amerikas entwickelt und auch in der Mischung einzigartig ist. Und es ist halt immer so ein bisschen, dass sich New Orleans oft selbst, entweder selbst überschätzt oder unterschätzt. Es ist so ein bisschen so ein Extrem. Ich meine, es gibt neue Sachen. Es gibt wie Def Generation, Rap Bands, auch von den Kids von den Neville Brothers, die also da ihren neuen Stil entwickeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass wo du sagen kannst, also merkst du auch an der gewissen Bodenständigkeit. Also die Neville Brothers sind eine große Ausnahme, die also da gerne reisen. Ne, wenn man so einmal Thomas betrachtet, die also für sie ist immer noch, also Los Angeles, das war eine grausame Zeit und ach, und New Orleans reicht ja völlig aus. Also man hat immer so eine gewisse Haltung, die nicht so jetzt sagt, also Mensch, also Aufbruch und eben auch nicht jetzt so die revolutionären musikalischen Einschnitte. Und das ist aber auch ja auch das Wesen der schwarzen Soul Music R&B, dass es immer auf eine gewisse Feinheiten des Ausdrucks ankommt, anders als so jetzt die Erwartungen, bestimmte musikalische Strukturen umzustürzen, zu verändern und also was Neues hinzusetzen. Also ich sehe das immer so ein bisschen in diesem traditionellen Bereich. Also dass es also wie dann Gruppen, also wie Bourgeois plötzlich so einen neuen Sound innerhalb des Zeitdeko entwickeln oder Bands in Gruppen wie die Kids der Nevilles, die dann Rap-Gruppen machen, aber weiterhin auf Second Line Rhythm und auftreten mit Mardi Gras Indianern und mit der Reverse Brass Band und Funky spielen. Die Uhren ticken da anders. Es gibt keine größeren Extreme als New York und New Orleans. New York, wo in Bruchteilen von Sekunden neue Sachen entstehen, wo man also unheimlich wach sein muss, wo also so unglaublich viel Talent da ist mit neuen Ideen. Und New Orleans hat so ein bisschen mehr auch durch das Wetter bedingt und Süden mir das Ruhigere. Und das ist halt auch erst in den letzten Jahren so anerkannt worden. Ne? Für die Kids war es dann auch so, mal ihre Eltern waren Musiker und dann dachten sie, das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist auch Musiker werden. We'll be right back. Als ein Mann der ersten Stunde in der deutschen Independent-Landschaft beweist Burkhard Seiler, der Zensor, aber nach wie vor Weitblick und Voraussicht. Mittlerweile kümmert er sich verstärkt um die neue Blues-Szene in den USA und auf geschäftlicher Ebene hat er die Zeichen der Zeit, sprich europäische Vereinigung, erkannt und hat sich mit mehreren gleichgesinnten europäischen Indies zusammengeschlossen, um den Erfordernissen der Zukunft gerecht zu werden. Ab Mitte der 80er Jahre entwickelte sich eigentlich auch basierend auf unseren hauptsächlichen Partner in den USA, Rounder Records, auch ein sehr gutes Verhältnis mit deren europäischen Partnern, insbesondere den Holländern und den Engländern. Und als absehbar wurde, das, sagen wir mal, so eine ziemlich offene, klare Überlegung gewesen, dass mit der Öffnung der Grenzen man europaweit präsent sein muss als kleine Firma, um konkurrenzfähig zu bleiben, dass das, was früher war, dass man sagte, man macht bestimmte lizenziert Produktionen für bestimmte Territorien, dann anachronistisch ist. Das heißt, wir gründeten ein gemeinsames Netzwerk, um eine Situation zu erstellen, dass jede Veröffentlichung des Partners so behandelt wird wie eine eigene und die gleiche Dynamik erhält. Sagen wir mal, eine Veröffentlichung von Munich aus Holland erhält über Zensor eine eigene Identität und ich setze mich da in dem Rahmen genauso intensiv ein wie für eine Veröffentlichung, auf der Zensor steht und vice versa, also gleich umgekehrt. Das bedeutet, dass plötzlich, sagen wir mal, einen konkreten Fall wie die Holmes Brothers, eine Platte von Zensor, sagen wir mal, die kommt vom Presswerk und ist innerhalb der gleichen Zeit, wo die vom Presswerk in Hamburg in die Auslieferung geht, gleichzeitig schon in Holland für die Auslieferung. Das heißt, man kann auch, oder Frankreich, ne, man kann also direkt reagieren auf die vorhandenen Märkte. Und es ist einfach ganz klar, zum Beispiel, dass Holland sehr fortschrittlich ist, sehr musikalisch ist, also wenn man bedenkt, in der Größenordnung, und immer so eine gewisse Avantgarde bildet. Und dazu gehörte dann ein Blues-Label, und zwar Bullseye Blues, das aus Rounder hervorgegangen ist, unter der Leitung von Ron Levy. Ron Levy ist Keyboarder, der auch viel in New Orleans lebt, früher bei Albert King spielte und dann also so ein Konzept entwickelte, viele von der verborgenen Bluesgrößen, um einen zu nennen wie Charles Brown, der also seine große Zeit in den 40er Jahren hatte, aus der Umgebung von Nat King Cole hervorgegangen ist, das, was man so unter diesem Club-Blues, Bar-Blues versteht und dann so ein bisschen unterging und dann von Bonnie Raitt wiederentdeckt wurde in New York und dann so sein erstes Album nach mehreren Jahrzehnten bei diesem Label Bullseye Blues veröffentlichte und gleich den WC Handy Awards bekam, weil Downbeat als bestes Blues-Album des Jahres bezeichnet worden ist. Und dieses Bullseye Blues-Label, das wird halt von Zensor betreut. Und der Hintergrund war der, dass wir also im Grunde so sagten, ergänzt zu dem Zensor-Repertoire arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen, erweitern es und schaffen so eine gegenseitige internationale Präsenz und nutzen so die einzelnen Stärken aus. Down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just lucky so-and-so. Ooh, the birds in every tree, they all sing merrily. They sing wherever I go. I guess lucky so-and-so. If you should ask me the amount in my bank account, I'll have to confess I'm slipping. That don't worry me, cause evidently I got a dream that's a pippin. Each night when the day is through, I hurry to a home where love waits, I know. Ooh, I guess I'm just lucky so and so. In my bank account, I'd have to confess I'm slipping. That don't worry me, confidentially, I got a dream that's a pippin'. When the day is through, each night I hurry to home where love waits, I know. Gee, I guess I'm just a lucky so-and-so. Sie hörten Rock etc. von Rainer Blome.